Sie haben auch immer hier gearbeitet, hier in Wiesenburg? Ja, in der Drahtzieherei, vorher als Verkäuferin in der Drogerie. Und in der Drahtzieherei bin ich auch Kurzarbeit null geworden und dann war Pumpe. Gleich nach Mauerfall. Ich habe nicht wieder Fuß gefasst. Also ABM, ja. Nix. Aber jetzt haben Sie einen recht jungen Bürgermeister, der hier viel lostreten will. Ja, er will viel lostreten. Ich denke, mit Geduld und Spucke wird das auch schaffen. Aber das heißt ja, die haben gar kein Geld. Jetzt soll das aus der Zwangsversteigerung die Brauerei gekauft werden. Wenn er es schaffen würde und wenn er daraus was machen könnte. So, jetzt wollte ich erst mal vorstellen. Thomas Fitzel, RBB Kultur. Ich berichte über Wiesenburg, mache eine Sendung über Wiesenburg. Ach, schön. Heute dachte ich mir, ist ja ganz schön mal, um das Dorf kennenzulernen. Oder sagt man Kleinstadt? Was ist eigentlich, Dorf oder Kleinstadt? Ich würde Dorf sagen, weil einfach der Charakter dörflich ist. Wiesenburg mag. Auf diese korrekte Bezeichnung legt man dort großen Wert. Denn es handelt sich um eine Landgemeinde, die sich über eine Fläche von 220 Quadratkilometern erstreckt. Das heißt, einem Viertel der Fläche von ganz Berlin. Ja. Arbeiten Sie auch in Wiesenburg oder Umgebung? Ja, hier gibt es ja nichts mehr. Wurde ja alles abgeschafft hier. Die haben Juden. Sie früher gearbeitet hier? Drahtzieherei? Oder? Nee. In dem Wasserproduktionsbetrieb hier. Flemingquellen. Wurde ja alles platt gemacht. Drahtwerk auf. Und hier ist nichts gescheitert mehr da. Alles nur ein kleines Unternehmen. Und glauben Sie, dass es mal wieder aufwärts geht? Nee. Doch. Mit was denn? Nur ca. 4000 Einwohner leben dort in dem Ort Wiesenburg, sowie in den gut ein Dutzend umliegenden Dörfern. Das kleinste, Mützdorf, hat nur 83 Einwohner. Bei euch nehmt an, da wird jetzt ein neues Wohngebiet gebaut, das geht jetzt aufwärts. Das muss vorwärts gehen. Kodorf, oder? Nee, der Dreck nicht. Nein. Kodorf ist Dreck. Was haben Sie gegen das Kodorf? Wollen wir hier nicht haben. Das sind doch bloß alles Zicken. Ja. Ja, ist ja so. Das wünscht sich doch eigentlich jeder, irgendwann mal eine Aufgabe zu haben wie diese, etwas bewegen zu können, etwas gestalten zu können, was in 100 Jahren dann nochmal wieder dastehen wird und bleiben wird. Und diese Chance haben wir. Bürgermeister 2.0. Vom Abbruch zum Aufbruch. Feature von Thomas Fitzel. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werden es andere Gemeinden in Brandenburg schon gar nicht schaffen. Die Gemeinde Wiesenburg ist eine Art bundesweites Vorzeigelabor für die digitale Entwicklung von strukturschwachen Regionen mit sinkenden Einwohnerzahlen. Das neue Zauberwort heißt Coworking. Bürgermeister Marco Beckendorf plant in Wiesenburg den größten Coworking-Space für Brandenburg. Wiesenburg ist ganz gut zu erreichen. Vom Bahnhof Berlin-Charlottenburg mit dem Regionalzug in einer knappen Stunde. Aber bevor ich hinfahre, soll ich noch unbedingt mit Ulrich Bär von der Coworkland-Genossenschaft in Kiel telefonieren, sagt Beckendorf. Denn von Ulrich Bär habe er ganz viele wichtige Anregungen bekommen. Ich erwische ihn am Telefon. Er steht gerade auf einer Autobahnraststätte im Harz. Ja, hallo, Ulrich Bär von der Coworkland-Genossenschaft. Die Idee der Coworking Spaces kommt aus der Stadt. Um nicht mit dem Laptop in einschlägigen Cafés mit freiem WLAN rumzuhängen, teilt man sich jetzt professionell ausgestaltete Räume. Ich will wissen, wie kommt dieser Hipster-Trend nun aufs Land? Angefangen daran zu arbeiten, hat Ulrich Bär 2017 mit einem Workshop ausgerichtet von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Da war die Idee, dass die großen Fragen nicht in den Städten gelöst werden, sondern von Leuten, die auf dem Land selber sind. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen Innovatorinnen und Innovatoren im ländlichen Raum, die dort arbeiten. Schrumpfende Gemeinden, dieses Phänomen ist nicht nur im Osten, sondern inzwischen quer durch die Republik zu beobachten. Erst fällt die Schule weg, dann fällt der Arzt weg, dann macht der Supermarkt zu. Bis zum Schluss reine Schlafdörfer übrig bleiben, in denen das soziale Leben irgendwann gegen Null geht. das Dorf als Brache. Unser Bild ist eigentlich immer das Korallenriff, dass wir sagen, wenn in einem Meer die Biodiversität schon zurückgegangen ist, dann kann man da neue Korallenriffe anzetteln. Und wenn erstmal diese Grundstruktur da ist, dann das Korallenriff selber, dann kommen eben auch andere Fische, da kommen Heringe, dann kommen Schollen, dann kommt der Dornhai vorbeigeschwommen und dann entsteht dort wieder Leben. Inzwischen verfügt die Coburg-Landgenossenschaft über Standorte von Niebühl an der dänischen Grenze bis an den bayerischen Ammersee. Aber die meisten Standorte sind immer noch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Corona hatte zwei Effekte. Zum einen rennen Ulrich Beer, die Bürgermeister, die Türen ein. Aber es gab auch wirtschaftliche Einbrüche wie überall. Also was man wirklich lernen kann, ist, dass die Orte besonders gut funktionieren, die sich auf mehreren Beinen aufstellen, weil die dann einfach eine höhere Resilienz haben. Ein ganz, ganz gutes Beispiel ist der Hof Viebroek in Renzhüren. Das ist in der Nähe von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Da hat die Kirsten Voss-Rahl einen Coworking Space gegründet. Und dazu gehört aber auch eine Kita, dazu gehört ein Dorfladen, dazu gehört ein Restaurant. Man kann dort übernachten. Sie hat diesen Sommer dort Glamping-Zelte aufgestellt. Es ist also wirklich ein sehr vielschichtiges Modell. Wir nennen das neue Ortsmitte, weil da wirklich alle Aspekte der Daseinsvorsorge angesprochen werden. Wenn man mit Leuten wie Ulrich Beer spricht, dann kann man eigentlich den Eindruck bekommen, unsere Zukunft entscheidet sich eher auf dem Land als in den Städten. Und es hängt dort viel stärker an einzelnen Personen, wie den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die auf lokaler Ebene auch mehr bewirken können als die große Politik. Aber da gibt es ein Problem. Laut einer Forsa-Umfrage sind mehr als die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie hätten 19% der Befragten über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht oder traten zurück, wie Michael Burda, der Bürgermeister eines 400-Einwohner-Dorfes in Niedersachsen. Ich habe den Briefkasten geöffnet. Dort war ein DIN-A4-Blatt, auf dem aus Zeitungsartikeln ausgeschnittenen Buchstaben halt eine Morddrohung aufgeklebt war. Scheiß Bürgermeister, tritt zurück oder ich mache dich kalt. Aus diesem Grund hat der Bundespräsident im April als Beratungs- und Anlaufstelle das Internetportal Stark im Amt freigeschaltet. Vom Querdenker bis zur wütenden Anwohnerin, die ein Bauvorhaben verhindern möchte, läuft in den Rathäusern alles auf. Von rechts, von links, aus der Mitte. Viele Gemeinden finden keine Kandidaten mehr. Vor 4 Wochen wollte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Methge hinschmeißen. Und das nach 28 Jahren im Amt. Dann kommt die Drohung eben, wir wissen, wo du wohnst und was weiß ich. Und der eine schreibt, er gehört in den Müll, ne? Und der sagt der andere in die Tonne. Und der dritte schreibt, ich weiß, wo der Verbrennungsofen steht. Ne? Man kriegt so einen Schlag, wissen Sie? Und in diese Stimmung krachte dann Jan Böhmermann mit seinem Bürgermeisterlied. Ich schaue mir das Video im Zug an, denn das Netzwerk junger BürgermeisterInnen hat mit einem offenen Brief an Jan Böhmermann dagegen protestiert. Und unterschrieben hat ihn auch Marco Beckendorf. Auf den Brief hat Jan Böhmermann nicht reagiert, auch nicht, als ich mit seinem Büro Kontakt aufgenommen habe, um ihn dazu zu befragen. Staatsanwalt bückt sich nach meiner Bürgermeisterseife. Ihr seid nur sicher, wenn ich Bürgermeister bin. Man sieht in Böhmermanns Video das Klischee eines feisten und korrupten Bürgermeisters mit dicker Amtskette, eine Karikatur eben. Die Message in seinem Video ist doch, es brauche eine Revolution durch neue junge BürgermeisterInnen. Aber die gibt es längst. Im November 2021 wird Henning Evers im niedersächsischen Hankensbüttel Bürgermeister. Er ist 25 Jahre alt und damit der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands. 2020 wird Elisa Diekmann im westfälischen Coesfeld Bürgermeisterin. Sie ist die erste Frau mit 34, die jüngste Bürgermeisterin und in Coesfeld die erste ohne CDU-Parteibuch im Amt. Und zu diesen neuen jungen Bürgermeistern gehört auch Marco Beckendorf. Er war 32, als er gewählt wurde. Da. So, morgen. Hi, morgen. Der Autor und der Bürgermeister sind sich schon vor 2 Jahren einmal begegnet, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Dazu später mehr. Die erste Frage ist, was sagt Beckendorf zu dem Böhmermann-Video? Ah, ja, ja, ja. Ein Böhmermann-Video war ja dargestellt, ne, das Klischee eines Bürgermeisters, alt und korrupt, und dem wollte jetzt dieses Netzwerk was entgegenhalten. Ich hatte einen Vorschlag gebracht, übrigens im Netzwerk, ja, dass man doch auf Böhmermanns Reime, die er dann da bringt, Gegenreime macht. Und zwar auch auf gleichem Niveau. Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Das Netzwerk junger BürgermeisterInnen hatte geschrieben: Sicher sind wir aber, dass dieses schräge Bild unseres Amtes unserem gemeinsamen Ziel abträglich ist, mehr junge Menschen zu gewinnen, die sich in und für ihre Kommune engagieren. Wiesenburg hat also einen so jungen wie engagierten Bürgermeister, der auch Reime schreibt. Und der erste Eindruck, wenn man am Bahnhof in Wiesenburg ankommt, wirkt sehr einladend. Bänke, Blumen und eine Bar. Man bekommt sogar selbstgemachte Lasagne in Einmachgläsern. Der Bahnhof ist nicht nur Bahnhof, Café und Basis für den nahen Country-Golfplatz, sondern auch der erste Pionierstandort in Wiesenburg für künftiges Coworking. Wir sammeln gerade Erfahrung, was brauchen eigentlich die Leute, die im Homeoffice arbeiten können, aber eigentlich, ja, 40 Stunden Homeoffice ist ja nicht die Zukunft, sondern man will sich ja auch austauschen. Und ja, was wird dort benötigt? Einzelbüros, Gruppenbüros? Eigentlich ist das dann immer unterschiedlich, bei welcher Firma man arbeitet. Hier am Bahnhof entsteht gerade ein Coworking-Space für 5 Arbeitsplätze. Hört sich jetzt nicht viel an, aber für eine Gemeinde mit 4.200 Einwohnern ist das erstmal ein guter Start. Der Förderverein Baukultur Brandenburg hat zur Besichtigung und zum gemeinsamen Picknick nach Wiesenburg eingeladen. Das Co-Dorf, ein genossenschaftliches Wohnprojekt, das an den geplanten Coworking-Space andocken soll, erregt inzwischen auch bundesweit Aufmerksamkeit. Daher ist sogar das ZDF mit einem Kamerateam vor Ort. Der Bürgermeister wird von ihnen verkabelt. Ist das eigentlich die einzige Frage oder hast du von der so 3 Stück? Ja, in der Regel habe ich tatsächlich von allen Sachen immer 3 Hosen, 3 Hemden. Ah. Weil wenn man nur 3 Stunden geschlafen hat, wenn man aufwacht, wenn man nicht nachdenken muss, was man anziehen soll. Gut 2 Dutzend Interessierte sind gekommen. Fachleute, aber zuallererst Einheimische, die wissen wollen, was da Neues entstehen soll und vor allem, wann geht es endlich los? Naja, wir sind interessiert, jetzt erstmal schon zu sehen, wie sieht es jetzt aus und wie sieht es dann eben später aus und was passiert dann? Also in Schlammau funktioniert es wunderbar. Schlammau ist ein Dorf mit ca. 70 Häusern, alles Eigenheime, und die sind mittlerweile, ja, 11 oder 12. Eigenheime sind jetzt schon im Besitz von Berlinern. Und wir kommen wunderbar mit den Berlinern aus. Die bringen sich ein, die beteiligen sich an Dorfputz, an Veranstaltungen. Die sind immer mit dabei. Nee, Schlammau ist in Ordnung, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, wir sind auch Schlammauer. Und wir finden es gut. Also unser kleiner Ort würde mehr oder weniger aussterben, weil unsere Kinder, die sind weggegangen. Die sind nach Frankfurt, nach Berlin und, weiß ich, in weite Welt. Und nun freuen wir uns, dass andere kommen. Und dann sind da auch einige der künftigen Co-Dörfler, die sich nach der langen Zeit der Pandemie zum ersten Mal vor Ort begegnen. In ihrer künftigen neuen Heimat. Ja, da sehen wir uns das erste Mal in live. Ja? Bitte, hallo. Nein? Wir sind relativ frisch dabei und haben tatsächlich alle Anwesenden immer bisher nur auf Zoom. in einer Kachel gesehen. Und es ist das erste Mal, dass wir die Gelegenheit haben, auch die Menschen mit Körper und physisch kennenzulernen. Ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man plötzlich jetzt da ist. Die Genossenschaft Viel Leben will auf dem Gelände des alten Sägewerks 40 Häuser errichten. Es wird drei Haustypen geben zu je 25, 60 und 80 Quadratmetern. Alle aus Holz, nachhaltig und ökologisch. Alle Häuser sind mittlerweile vergeben. Was ja dieses Projekt unterscheidet, normalerweise auf den Baugruppen, also sagen wir das Ziel, Eigentum zu erwerben. Ja. Sie erwerben ja hier kein Eigentum. Das stimmt. Und das ist spannend, weil das war für uns auch, am Anfang habe ich immer richtig gemerkt, boah, das braucht ein richtiges Umdenken, weil das wirklich ein neues Konzept von Leben ist auch. Ein Leben, das nicht mehr darauf besteht, da gehört mir was und deshalb bin ich da und schlage mein Zepter irgendwie in den Boden, sondern das eben auch aufzulösen und ja, auch die Idee von Eigentum tatsächlich hinzugeben und dafür was anderes zu nehmen, nämlich dieses genossenschaftliche gemeinsame Wohnen. Ne? Vera Fröhlich, Ex-Journalistin und aus dem Vorstand der Genossenschaft Viel Leben, ist mit 67 die älteste künftige Neubürgerin von Wiesenburg. Sie steht auf der Laderampe des Bahnhofs und erläutert den Besucherinnen und Besuchern ihr Projekt. Das Ziel der Genossenschaft ist gemeinschaftliches, generationenübergreifendes, selbstverwaltetes und selbstbestimmtes Wohnen. Wir sind keine Kommune, wir wollen auch keine sein. Wir sind kein Altenheim, wir sind gemischt, sondern wir wollen einen Teil der Gesellschaft abbilden. Stand Herbst 2021. 61 Erwachsene und 25 Kinder wollen nach Wiesenburg ziehen. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein. Fertigstellung 2024. Als wir hier ankamen, es war das erste Mal, Juni, alles grün, alles toll, wir Städter, ganz klasse, das wollen wir machen. Und dann kam mal irgendjemand auf die Idee, dass man alle wirklichen Gutachten haben muss, zum Beispiel auch Umweltgutachten. Und da kam komischerweise raus, dass hier mal ein Sägewerk stand, dass hier mal andere Häuser standen, dass hier vielleicht der Boden nicht ganz so toll ist. Der Boden ist mit Schadstoffen, Altöl und allen Arten von Schutt und Müll kontaminiert. Das Wetter ist ja perfekt. Dann gibt Marco Beckendorf das Signal zum gemeinsamen Aufbruch. Und wünsche uns jetzt, dass wir alle sicher wieder zurückkommen und dass, wenn wir uns in 2 Jahren womöglich wiedersehen, dass die Projekte dann so schon sichtbar sind, dass man sich auch vorstellen kann, was später aus der Brauerei in Wiesenburg zum Beispiel ebenso werden kann. Die Brauerei steht ebenso wie das Sägewerk seit der Wende leer und verfällt, ohne dass bislang die Gemeinde etwas dagegen unternehmen konnte. Die bevorstehende Zwangsversteigerung könnte das endlich ändern. Das Sägewerk wiederum soll von der Genossenschaft erworben werden. Ein breites Eisentor riegelt das Gelände ab. Die betonierte Zufahrtsstraße ist längst von Pflanzen überwuchert. Was ihr jetzt seht, ist der Blick auf das alte Sägewerk. Es ist ungefähr so groß wie eine Zweifelderhalle. Und dieses alte Sägewerk soll auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Es wird der größte Coworking Space Brandenburgs, sag ich immer. Das Sägewerk sieht man kaum. Es ist hinter Sträuchern und jungen Bäumen fast komplett versteckt. Wir haben einmal um das Gebäude herum eine Schneise geschlagen, sodass die Route sein wird. Ihr könnt jetzt zum Beispiel in die Halle gehen, aber einige Balken fehlen, also immer schön vorsichtig sein. Und wir würden jetzt einmal um das Gebäude gehen. Und wenn wir um das Gebäude gehen, seht ihr auch die Flächen, wo das Dorf entsteht. Ich kenne das Gelände von früher. Ich habe schon als Schüler hier gearbeitet und da war es noch ein Sägewerk, funktionstüchtig. Auch richtig gearbeitet oder nur so als Aushilfe? Als Aushilfe. Und da ich nicht sehr weit weg wohne von hier, sondern bloß ein paar Meter in der Kerzenfabrik. Klaus-Peter Klenke führt im Nachbardorf eine der letzten Kerzenmanufakturen Deutschlands. Gehe ich öfter hier spazieren und habe den Verfall ja, für zuschauen dürfen. Und ja, Jetzt freuen wir uns, dass endlich mal wieder was Vernünftiges daraus wird. Jetzt geht es wieder seit Tage auf? Ich hoffe es und ich hoffe es für hier, dass hier wirklich junge Familien hierher kommen, dass hier wirklich ja, eine Zukunft entsteht. Dass eben auch Leute, meine Schwiegertochter ähnlich, die arbeitet auch auswärts, die fährt auch jeden Tag mit dem Zug, wohnt aber hier in einer ländlichen Region und ich kann mir das durchaus für viele andere Familien, so wie wir es gehört haben, vorstellen. Kinder können hier groß werden, können im Wald toben. Ja, und später mal irgendwann, so wie unser Beckendorf gesagt hat, wieder zurückkommen. Seit 3 Jahrzehnten sind alle Sägen und Maschinen abgebaut, aber noch immer riecht es stark nach Öl. Mit seinen mächtigen Holzbalken ist das Sägewerk auch noch als Ruine imposant. Aber alles, was brauchbar ist, wurde weggeschleppt. An einigen Stellen wurden sogar die Fußbodendielen herausgerissen. Deshalb muss man aufpassen, dass man nicht in den Keller hinunterstürzt. Dort im Keller würde Marco Beckendorf am liebsten einen Club oder Musikproberäume unterbringen. Wir warten, dass es endlich losgeht damit. Wir auch, aber wir reden schon über 3 Jahre drüber. Und ich frage jedes Mal den Herrn Bürgermeister, ja, wie weit ist denn der Stand da? Ich muss ja unsere Leute auch bei der Stange halten. Ja, richtig. Die stehen auch Gewehr bei Fuß und sagen. Oh. Haben Sie für sich irgendwie eine rote Linie gezogen, wo Sie sagen, so weit, so lange gehe ich mit. Stefan Wiluda ist ebenfalls im Vorstand der Genossenschaft. Gibt es eine rote Linie? Ehrlicherweise nein, es gibt keine rote Linie. Ich bin jetzt seit Anfang an dabei und ich will das sehen, dass das realisiert wird. Ich will da auch wohnen, ich will auch an der Gemeinschaft mitwirken. Keine Ahnung, wenn wir in 5 Jahren immer noch dabei sind, schlaue Interviews zu geben, aber nichts vorweisen können, ich glaube, dann wird es hart. Dann wird es auch für mich hart, meine Begeisterung aufrechtzuerhalten. Aber ich hoffe, dass wir da schon ein ordentliches Stück weiter sind. Voraussetzung ist aber, dass das Land Brandenburg für die Boden- wie Gebäudesanierung Fördergelder bewilligt. Wir vermuten, dass es sich um über den dicken Daumen 3,5 Millionen Euro handelt. Die Bodensanierung auf jeden Fall zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro. Nach aktueller Schätzung, das kann sich natürlich dann im konkreten Fall noch mal verändern. Die aufwendige Bodensanierung der verseuchten Erde ist unumgänglich. Selbst wenn hier nicht gebaut wird, müsste man die Natur irgendwann von diesen Altlasten befreien. Das Sägewerk dagegen könnte man abreißen. Es wäre sicherlich billiger, für den Coworking Space etwas Neues zu bauen. Nur damit würde man die alten Fehler wiederholen. Statt die vorhandene Substanz zu nutzen, würde man neue, wertvolle Ressourcen verbrauchen. Aber von der Nutzung des alten Baus muss die Landespolitik erst noch überzeugt werden. Es braucht schon viel Optimismus, um zu glauben, dass die Fördergelder wirklich bewilligt werden. Ich bin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung. Wir haben das schon im Netz und so verfolgt alles und das ist eine starke Gruppe, die schafft das. Also das ist halt eine gute Energie. Mit dem Bürgermeister natürlich zusammen und der Stadt Wiesenburg wird es einfach ein gutes Projekt werden. Marco Beckendorf kann zwar nicht, wie in dem Song von Böhmermann, alle nach seiner Pfeife tanzen lassen, aber reden kann er. Wir brauchen eine Idee und die Idee ist, hier haben wir eine Gewerbebrache, die versiegelt ist. Das heißt, der Boden ist entweder großflächig betoniert oder durch Baustoffe so hoch verdichtet, dass die Natur sich nur bedingt entfalten kann. Bevor ich ein Stück Land neu versiegel, lasst uns doch hieraus was machen, dann brauchen wir nicht neu versiegeln. Täglich wird in Deutschland immer noch eine Fläche in der Größe von knapp 30 Fußballfeldern versiegelt. Die Bundesregierung möchte diesen Flächenverbrauch bis 2030 halbieren. Wenn die Förderung nicht kommt, scheitert dann das Projekt? Es gibt einen Plan B, es gibt einen Plan C. Und ehrlicherweise, ich hoffe nicht, dass wir den ziehen müssen, weil das am Ende bedeutet, dass wir das Projekt so, wie es jetzt so ist, nicht realisieren werden. Das Co-Dorf ist zwar das Projekt, das am meisten Aufmerksamkeit erhält, aber es ist eben nur ein Baustein und das Entscheidende, alles hängt mit allem zusammen. Kippt das eine, gefährdet es alle anderen Vorhaben. Um mehr über die anderen Projekte zu erfahren, habe ich mich mit Marco Beckendorf allein zu einer gemeinsamen Fahrradtour durch sein Dorf verabredet. Treffpunkt wieder am Bahnhof. Tja, wie wollen wir es machen? Wir radeln ein bisschen rum. Sie zeigen erstmal so Ihren Ort und dann, wo die Projekte entstehen. Also wollen wir dann immer anhalten und dann sprechen. Wir radeln erst einmal gar nicht weit über einen holprigen Fahrradweg und bleiben nahe der Bahnlinie vor dem Golfplatz stehen. Die Sonne scheint, aber es weht ein heftiger Wind. Wenn man jetzt das satte Grün sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass hier mal Produktionsstätten standen und sogar ein großes Heizkraftwerk. Alles wurde eingeebnet und ist nun unter der Grasnarbe versteckt. Was wir möchten ist, dass das sinnvoll nachgenutzt wird, denn unsere Leute, die haben ja hier gearbeitet. Also wenn ich jetzt hier zum 90. Geburtstag gehe, die ersten Fragen sind, was passiert denn jetzt mit dem alten Sägewerkgelände? Was passiert denn mit der Brauerei? Was passiert mit der Drahtzieherei? Weil da haben nicht nur sie gearbeitet, da haben ihre Freunde gearbeitet. Die Leute haben alle hier in der Gegend gearbeitet. Und da fährt man jeden Tag auch dran vorbei. Und jeden Tag sieht man, dass etwas kaputt gegangen ist, wo man mal gearbeitet hat oder wo mal die Eltern gearbeitet haben. Und solange diese offenen Wunden der Nachwendezeit hier stehen, wird es auch keinen Heilungsprozess geben, wird diese offene Wunde Ost-West nicht geschlossen werden können. Beim Mauerfall war Marco Beckendorf 7 Jahre alt. Aufgewachsen ist er auch auf dem Land, allerdings am nordwestlichen Ende von Brandenburg in Perleberg. Sein Vater war Schlosser, machte sich dann nach der Wende als Fußbodenleger selbstständig und hätte wohl gern gehabt, dass Marco in den Betrieb einsteigt. Das war aber nie meins. Fußbodenleger arbeiten. Ich war immer sehr schmächtig und auf Knien zu arbeiten. Also wenn ich in den Sommerferien geholfen habe, dann war ich nach 2 Tagen durch. Und das mein Leben lang zu machen, das war nicht das, was ich wollte. Die Jahre nach der Wende waren aber auch die sogenannten Baseballschlägerjahre, wie jetzt im Rückblick diese Zeit beschrieben wird, als viele Jugendliche im Osten mit Bomberjacken und Glatzen herumliefen. Über die Schule war Marco Beckendorf an einigen Kunstprojekten beteiligt und gegen Rechtsradikale aktiv. Das war meine erste politische Erfahrung und da dachte ich so, ja, da kann man was machen, wenn man dann das Oberhaupt ist. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich würde gern so was machen wie Stadt- und Regionalplanung, Regionalentwicklung, aufgrund der Erfahrung, die ich in Perleberg eben als Kind miterlebt habe, dass die Stadt einfach auch schöner geworden ist und Leute aktiv geworden sind. Und ja, einfach diese Aufbruchsstimmung, da wollte ich Teil dran haben. Das war inspirierend als Kind, als Jugendlicher. Und da will man auch was zurückgeben. Wunden heilen, etwas zurückgeben, das treibt ihn um. Nach dem Studium, Marco ist früh Vater geworden, arbeitet er zuerst in der Finanzverwaltung, liest dann die Ausschreibung im Internet, Bürgermeister gesucht in Wiesenburg. Er ist aus der Prignitz, zum Fläming besitzt er keinerlei Verbindungen. Er kandidiert und tritt als Mann der nüchternen Zahlen an, der den Haushalt sanieren und vor allem sparen will. Er hat ein finanzielles Konzept im Kopf, aber praktische politische Erfahrung besitzt er keine. Das Wunder, Beckendorf gewinnt gleich im ersten Wahlgang mit einer satten Zweidrittelmehrheit. Das ist fast 7 Jahre her. Ich bin da unheimlich dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger mir dieses Vertrauen als auch junger Mensch, ja, da war ich ja, wie alt war ich da? Oh Gott, da war ich 32, ne? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Menschen einen jungen Bürgermeister wählen, der auch noch was studiert hat, was so daherkommt wie Regionalwissenschaften, wo jeder erstmal fragt, was kann man damit machen? Und da habe ich ihnen gesagt, warum ich das studiert habe. Dann war ja auch ziemlich schnell klar, dass das eine ziemlich gute Idee ist, den Herrn Beckendorf vielleicht zu wählen, weil der genau das gemacht hat und sein Ziel ist, genau diese Verantwortung zu übernehmen. Also Schwerpunkt war ja der Bereich Finanzen, dass ich keine Angst habe davor, einen 10-Millionen-Haushalt wieder auf die Füße zu bringen, dass ich eine Forschung da habe, wie man das schaffen kann, wo ja kaum jemand mit solch Finanzmitteln hantiert in dieser Gemeinde. Und dann bekomme ich eine lange Einführung über Mittelzuteilung und Gewerbesteuerzerlegung. Wenn Städte und Gemeinden schrumpfen, aber das Ausgleichssystem des Landes Brandenburg sich nur nach den Einwohnern bemisst, dann werden wir ja jedes Jahr, wenn wir jedes Jahr weniger Einwohner haben, jedes Jahr weniger Geld haben. Wo soll das denn enden? Dieses System ist alt, nicht mehr anwendbar. Das funktioniert nur, wenn alle schrumpfen, dann kriegen ja auch alle weniger. Aber wenn welche wachsen, so wie im Speckgürtel, und andere schrumpfen weiter, dann geht die Schere relativ schnell auf. Und das ist passiert in den letzten 10 Jahren. Und die müssen wir irgendwie schließen. Mir raucht bald der Kopf. Und die ersten 4 Jahre waren grausam. muss ich einfach so sagen, das ist auch die Hälfte der Amtszeit gewesen. Nächstes Jahr sind ja wieder Bürgermeisterwahlen. Das wird sicherlich auch dazu führen, dass ein solches Ergebnis, wie ich es damals hatte, ja, dass gleich eine Zweidrittelmehrheit beim ersten Wahldurchgang nicht mehr kommen wird, weil ja, mit den Ideen, mit denen ich auch angetreten bin, an denen werde ich auch gemessen. Kaum fing er als Bürgermeister an, da kamen auch schon die Rückschläge. Auch wenn es die schlimmste Erfahrung war, innerhalb von 2 Jahren wurden die 2 größten Betriebe in Wiesenburg geschlossen. 10% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Es war für mich die wichtigste Erfahrung. Das war 2017, 2018. Wir hatten die Drahtzieherei, das war der letzte Betrieb, der noch nach der Wende überlebt hat. Und was ist dann 2017 passiert? Der Marktführer aus Amerika, Lincoln Electric, hat das Werk aufgekauft, um seine Auslastung nämlich in seinem Werk Großbritannien zu erhöhen und hat das geschlossen. Die haben sämtlichste Maschinen bis auf die Feuerlöscher abgebaut, sodass eine Inbetriebnahme nicht mehr möglich ist. Wir haben Wochen mit Investoren auch verhandelt, macht doch ein Angebot und wir unterstützen. Wir sind ja auch Eigentümer des Geländes. Wir haben hier ausgebildete Mitarbeiter, die werden den Betrieb locker fortführen. Wir haben ein gutes Image, der DZW-Draht, der wird von den Schweizern geliebt. Und das war für uns, ehrlich gesagt, eine Arbeit von vielleicht 4 Wochen, um die Investoren reinzuholen und dann innerhalb von wenigen Tagen einfach eine Antwort zu bekommen, ja, machen wir nicht. Wir haben das nicht gekauft, um hier weiter zu produzieren. Wir haben es gekauft, um es vom Markt zu nehmen, Konkurrenzbeseitigung. Und wir werden es mit Sicherheit keinen Konkurrenten geben, der dann noch mehr produziert. Und da war so klar, also da ist so auch eine gewisse Naivität bei mir natürlich abhanden gekommen. Ja, fahren wir jetzt in die Draht. Genau, hätte ich auch gedacht. Wir setzen uns auf die Fahrräder und radeln entlang der Bundesstraße knapp 2 Kilometer bis zum Ortseingang. An uns donnern immer wieder schwere Lkw vorbei. Das ist ja eine Abkürzung, wenn man von der A2 zur A9 will. Bis zur Wende spielte sich das ganze Leben in diesem Ort ab. Niemand musste Wiesenburg verlassen. Es gab hier alles. Schulen, Kitas, eine Bibliothek, Einkaufsläden. Für alle Einwohner Arbeit. Und Marco Beckendorf verteidigt genau dies, dass Schulen und Kitas im Ort und in den Nachbardörfern erhalten bleiben sollen. Ich nehme einen Ort, der weit weg ist, aber noch eine Kita hat, wie Repinichen zum Beispiel. Da haben wir nicht solch einen hohen AfD-Anteil, obwohl sie noch peripherer liegen als manch anderer Ort, weil die Leute sehen, wir haben noch eine Einrichtung offen gehalten, die auch schon zur Wendezeit bestand, auch wenn da nur noch 10 Kinder sind. Das hat kaum eine Gemeinde tatsächlich, denke ich, so gemacht wie wir. Wir sind die einzige im Potsdam-Mittelmark, die solche kleinen Einrichtungen überhaupt noch als kommunaler Träger offen hält. Wir haben also noch 6 Kindertageseinrichtungen hier für 4.200 Einwohner, wo wir rein theoretisch eine Kita mit 120 Plätzen bauen könnten. Und dann wären alle in dieser Einrichtung. Aber wir haben sie halt verstreut. Aber die Orte, die keine einzige öffentliche Einrichtung mehr haben, die wählen tatsächlich vermehrt jetzt AfD und da sind wir natürlich gefordert. So, wie war das hier? Aber bevor ich hier was verstelle, fahre ich halt in dem 3. Gang hier hoch. Es geht ein klein wenig den Berg hinauf. Wir kommen an dem ehemaligen Sozialtrakt der Drahtzieherei vorbei. Hi. Ja, die Gangschaltung. Und dann sind wir auf dem Gelände der Drahtzieherei. Also Brache ist ganz klar ein Euphemismus hier, denn wir haben hier mehrere Bauruinen, eingestürzte Hallen, die nicht mehr nutzbar sind. Und dazwischen gibt es ein paar Hallen, da ist das Dach noch drauf. Und die haben wir jetzt in Nutzung gebracht. Und das Ganze dann auch mit Baurecht auszustatten, ist halt ein Unterfangen, was für so eine kleine Gemeinde wie Wiesenburg mag. Er hat doch sehr viel Kreativität und auch ja, Zuspruch bedarf. Wenn man dieses Gelände sieht, braucht man tatsächlich sehr viel Fantasie, um hier wieder einen funktionierenden Produktionsstandort zu sehen. Da gibt es Haus-in-Haus-Lösungen. Man stellt also in eine Garage eine kleinere Garage hinein. Dann bleibt die Garage immer noch Garage. Aber man hat eben noch einen zweiten Ort. Und so gehen wir das jetzt auch an. Wir schieben also in eine Halle, die auch relativ hoch ist, Container, die man auch beispielsweise stapeln könnte, auf 2 Etagen. Und schaffen dadurch eben nicht nur 10 Nutzer in der Halle zu haben, sondern 20. Ein Nutzer baut hier tatsächlich schon Tiny Houses und im Hintergrund hört man das Hämmern eines Schauspielers, der gerade sein rollendes Theater zimmert. Aber es sollen nicht nur kleine Handwerksbetriebe und Start-ups angesiedelt werden. Nein, die Drahtzieherei soll ihren alten Namen zurechtbehalten. Die Drahtzieherei haben wir ja nicht aufgegeben, sondern Lincoln Electric hat uns ja aufgegeben und ihren Betrieb aufgegeben. Und unsere Drahtzieher, aber die hier ja auch wohnen, haben sich jetzt auf den Weg gemacht, um selber wieder eine Drahtzieherei zu gründen. Dass die Produktion wieder aufgenommen wird, dass der letzte Betrieb, der im Grunde die DDR überlebt hat, mit den neuesten Maschinen, die es gibt, mit den Leuten, die seit Jahrzehnten hier gearbeitet haben und was Besseres kann man sich ja nicht wünschen. Das ist die Zukunft. Das mag links sein, aber das ist kein Kommunismus. Vielleicht wurde es vergessen zu erwähnen, Marco Beckendorf ist in der Linkspartei. Mit der Schließung der Drahtzieherei waren seine Pläne, den Haushalt zu sanieren, geplatzt. Er hatte mit dem Betrieb gerechnet. Und die Drahtzieherei war nicht der einzige Rückschlag. Ein halbes Jahr vorher wurde unsere Getränkebude dicht gemacht. Die Getränkebude, das war die Wiesenburger Mineralbrunnen GmbH, die Fläming-Quellen. Also auch der Getränkehersteller hat hier seine Gewinne gemacht. Und hat uns trotzdem verlassen, weil der Konkurrent einfach mal den doppelten Preis, was dieses Werk wert ist, gezahlt hat. Die Unternehmensgruppe Chef übernahm und verkaufte das Grundstück. Sie haben nicht nur die Maschinen abgebaut, sie haben sich im Grundbuch auch von einem Käufer im Grundbuch sichern lassen, dass keine Getränkeproduktion mehr stattfindet und haben alle Tiefbrunnen, also solche Tiefbrunnen, die sind extrem teuer, die auch herzustellen, haben sie gesprengt. So dass keine Getränkeproduktion hier im Fläming mehr stattfinden kann an diesem Standort. Dabei sind die Fläming-Quellen erst nach der Wende in einem neuen Gewerbegebiet ganz neu entstanden. Wir haben diesen Gewerbepark, wo dieser Getränkehersteller saß, den haben wir ja errichtet. Die Kredite zahlen wir immer noch zurück, damit wir diese Stichstraße für diesen Betrieb finanzieren konnten. Und das war für uns wie ein zweites Nachwendeerlebnis dieses Jahr 2017/18. Und da haben wir für uns beschlossen, und da gab es eine große Mehrheit in der Gemeindevertretung, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir sorgen uns selber drum. Wir warten nicht mehr darauf, dass irgendwelche findigen Investoren kommen, wie nach der Wende. Die Niederlagen wurden Marco Beckendorf von den Wiesenburgern bislang nicht persönlich verübelt. Von Anfeindungen, mit denen andere Bürgermeister zu kämpfen haben, blieb er bisher verschont. Glücklicherweise, und ich muss auch sagen, Entscheidungen, die zu Ungunsten von Bürgerinnen und Bürgern ausgegangen sind, in der Regel grüßen mich trotzdem die Leute noch. Hi. Hallo. Wir rollen den Berg hinunter zum Ortseingang. Am Kreisverkehr die ehemalige Schlossbrauerei. Unser Negativaushängeschild. Die Schlossbrauerei hat eine Geschichte, die leider symptomatisch ist für vieles, was nach dem Fall der Mauer im Osten passiert ist. Erst wurde die Brauerei privatisiert, dann verscherbelt der Investor aus dem Westen alle Maschinen, die Kupferkessel, sogar die Heizung unter der Hand und setzt sich mit einem Koffer Geld in die USA ab. Und die Treuhand lässt die Schulden als Last in das Grundbuch eintragen. Das heißt, wer immer die Brauerei übernehmen will, muss erst einmal die Schulden eines anderen tilgen, was niemand kann. Zumal die Brauerei offiziell immer noch im Besitz des untergetauchten Betrügers ist. Die Gemeinde muss so machtlos dem Verfall zusehen. Jetzt ist ja gerade Blütezeit. Man sieht die Brauerei kommen, weil ja Bäume auch gewachsen sind. Im Winter ist es schlimmer und man kann klar sagen, es ist eine Ruine. Es ist nicht mehr rettbar. Trotzdem steht die Ruine unter Denkmalschutz. Und jetzt komme ich mal mit den Hammer Hoffnung, wenn die stirbt. Ja, zuletzt ist auf diesem Gelände befinden sich 2 Tiefbrunnen. Auf die hatte die Chefunternehmensgruppe, die die Getränkebude übernommen und abgebaut hatte, keinen Zugriff. Sie waren vielleicht aber auch schlicht vergessen worden. Und wir sind gerade dabei, am 1. September ist es soweit, dieses Gelände wieder zurückzuholen, unser Kind sozusagen wieder zurückzuholen und es über eine Zwangsversteigerung zu erwerben. Durch dieses juristische Verfahren einer Zwangsversteigerung wird dann endlich nach 25 Jahren die Schuldlast aus dem Grundbuch getilgt. Daher, wenn wir am 1. September dieses Grundstück ersteigern, haben wir mit Getränke Höhne, und die haben die ganzen alten Rezepte, das hier unser Getränkehändler, haben wir eine Cola auf den Weg gebracht, die wir dann wieder produzieren werden und hier in den Handel bringen werden, nach den alten Rezepten aus der Schlossbrauerei Wiesenburg. Damit die Leute auch was zum Anfassen haben, was zu trinken haben. Eine Vision zum Anfassen, und die Vision soll dann innerhalb von 10 Jahren Wirklichkeit werden. Trinken ist ein gutes Stichwort. Das viele Reden macht durstig und hungrig auch. Hallo. Hi. So, bitteschön. Danke. So, darf schon was zu trinken sein? Ja, haben Sie schon was ausgesucht? Beides? Ich nehme ein alkoholfreies Hefeweizen. Ich hätte gern Bitterlemon. Habt ihr einen Bitter? Ja, Bitterlemon habt ihr. Wirklich ein schöner Platz. Unter einem großen Baum, durch den der Wind kräftig rauscht, sitzen wir draußen vor der Schlossschenke. Auf der einen Seite der Eingang zum Schloss, weiter oben das Rathaus. Schloss wie Rathaus wurden im 19. Jahrhundert im Stil der Neorenaissance umgestaltet. Ich ziehe mich zurück, gehe auf die Toilette und nutze den Moment für mich allein, um einmal durchzuatmen. Marco Beckendorf erzählt und erzählt, und mein Kopf ist voll davon. Als ich wieder rauskomme, höre ich, dass er ein neues Publikum gefunden hat. Er erzählt einem Paar aus Berlin am Nebentisch von seinen Plänen. Und in welcher Funktion sind Sie da? Sie sind der Bürgermeister. Genau. Nein, ehrlich, das passiert einfach. Darf ich fragen, wo wohnen Sie denn in Berlin? Charlottenburg. Wo da genauer? Mierendorfplatz. In der Nähe vom Schloss Charlottenburg. Ja, ich war ja früher nämlich viel unterwegs als fliegender Buchhändler. Und vermissen Sie den Job? Fliegender Buchhändler? Ja, wir müssen noch etwas ganz anderes über Marco Beckendorf wissen. Er war nicht nur fliegender Buchhändler und Gründungsmitglied des Netzwerks Freie Literaturszene Berlin, sondern er ist auch Verleger und Gründer des Hochrot Verlages, eines Kleinverlages, der vorwiegend Lyrik ins Deutsche übersetzt und der dieses Jahr sogar den Deutschen Verlagspreis gewonnen hat. Der Hochrot Verlag ist im Grunde eher ein Netzwerk mit Standorten in Leipzig, Berlin, München, Paris, Heidelberg, Bielefeld und eben Wiesenburg. Und so hat ihn der Autor auch kennengelernt. Auf einer Abendveranstaltung des Verlages in Berlin-Kreuzberg. Marco Beckendorf fiel mir irgendwie auf in diesem Kreis von, altmodisch gesagt, Bohemians. Er wirkte gar nicht wie ein Verleger avantgardistisch-experimenteller Lyrik, schon äußerlich. Hemd, Krawatte, aber eher kein Jackett, dafür meist blauer Pullover. Das ist sein Standard-Outfit. Ja, naja, ja, doch. Doch, ist wichtig, glaubt man nicht. Auch für Linke ist es wichtig, sich da anzupassen. Wenn ich mich so kleide wie die, die gerade Politik machen, aber etwas anderes sage, wird mir eher zugehört, als wenn ich mit einem Pulli rumlaufe und was anderes sage. Das ist einfach so. Er erzählt, dass er den Verlag schon unmittelbar nach dem Abitur gegründet hat und woher der merkwürdige Verlagsname kommt. Hochrot ist ein Titel eines Gedichts von Caroline von Günnerode, einer Dichterin aus der Romantik, die sich dann ihr Leben genommen hat aus Liebeskummer, aber sicherlich auch aufgrund finanzieller Engpässe. Also eine Zeile lautet dort: Du innig rot bis an den Tod soll meine Lieb dir gleichen. Und so ist das Verlagskonzept. Hochrot ist ein unplattbarer Verlag, unplattbar deswegen, weil er vom Engagement der Leute lebt, die ihn führen. Und wenn es die Leute nicht mehr gibt, wenn die tot sind, dann deswegen, weil die Liebe erloschen ist, ja? Die Liebe zur Literatur. Deswegen war der Name so titelgebend. Das ist doch pure Romantik. Für mich klingt das zumindest so. Direkt, engagiert und fast naiv. Passt das zusammen? Bodenständiger Bürgermeister und als Lyrikverleger in anderen Sphären schweben oder kühl kalkulierender Verleger und Bürgermeister mit Träumen? Bedingt das eine das andere? Zu Günderodes Zeiten hätte man Marco Beckendorf als Projektemacher bezeichnet, was damals aber ein Synonym für Träumer oder Utopist war. Aber was halten die Wiesenburger von seinen engagierten Plänen? Bei meinen Besuchen stoße ich kaum auf Ablehnung, aber immer wieder auf Skepsis. Man macht hier lieber einen Schritt nach dem anderen. Beckendorf will aber ganz viel auf einmal und hat tatsächlich vieles für den Ort erhalten können. Aber seine Projekte sind alle bislang nur Luftschlösser. Ich finde es sehr gut. Es ist zum Teil noch ein bisschen unübersichtlich und es gibt so viele Parallelwelten wie überall. Und ich weiß nicht, ob es jeder versteht, was da gerade anvisiert wird. Die Brauerei finde ich ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Ja, wie gesagt, schön, dass was passiert. Aber ich meine, wenn ich mir viele große Objekte aufhalse, ich muss ja auch irgendwo einen Anfang machen. Marco Beckendorf geht eine Wette auf die Zukunft ein. Spieler oder Visionär? Mein letzter Termin für das Feature über Wiesenburg ist in Potsdam. Termin im Amtsgericht. Zwangsversteigerung. Wenn Marco Beckendorf scheitert, wird er es schwer haben, die Gemeinde künftig noch von seinen Vorhaben überzeugen zu können. Guten Tag, hallo. Grüß Sie. Wir haben uns im Gemeinderat gesehen. So ist es. Hallo. Auch das Kamerateam des ZDF ist wieder da. Wenn wir es nicht bekommen, wäre ich schon ziemlich niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Bilder eingefangen werden sollten. Aber ja, aber der Plan ist natürlich gut. Und der Plan ist, dass wir es bekommen, klar. Ich kann aber nur nicht sagen, also das wäre einfach eine Katastrophe. Ja. Obwohl die Brauerei nur eine Ruine ist, die Grundstückspreise steigen auch auf dem Land längst exorbitant. Durch die Nullzinspolitik ist Geld im Überfluss im Umlauf und will in festen Werten angelegt werden. Wer auf der Zwangsversteigerung dann tatsächlich mitsteigert, mit welchen Plänen auch immer, ist daher nicht abzuschätzen. Wir hatten mehrere Interessenten, die jetzt auch telefonisch nachgefragt haben, wo auf jeden Fall auch einige gesagt haben, sie kommen trotzdem, obgleich die Gemeinde es haben möchte. Wir haben einen Schlachtplan mit mehreren Alternativen. Der Obergau wäre natürlich, dass unsere Summe, die wir haben, dass die nicht ausreichen würde. Dann müssten wir das Verfahren noch mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Aber es wäre natürlich noch ein ziemlicher Rückschlag, nach 25 Jahren jetzt in diesem Anlauf, den wir so lange vorbereitet haben, nicht gleich durchzukommen. Ich merke gerade schon, dass je dichter die Zeit kommt, irgendwie mir doch die Knie ein bisschen schlottern, weil einfach sehr viel dran hängt. Gleich fängt der Termin an. Das Kamerateam geht mit Marco Beckendorf schon voraus, um vor dem Gerichtssaal eine Einstellung zu drehen. Guck ruhig in die Kamera oder Eva an. Okay, ich glaube. Und wie geht's dir? Ich bin total müde, ich konnte kaum schlafen und ich bin prinzipiell nicht aufgeregt bis kurz davor und das ist gerade so große Anspannung. Ja, totale Nervosität. Im Saal müssen grundsätzlich Kameras und Mikrofone ausgeschaltet bleiben. Vorne nimmt die Rechtspflegerin Platz. Links sitzen die vier Vertreter der Gemeinde. Die zu versteigernden Flurstücke werden vorgelesen. Es ist 10.16 Uhr. Das Mindestgebot wird aufgerufen. 23.800 Euro. Und jetzt tickt die Uhr. 30 Minuten sind angesetzt. Wiesenburg geht mit einem Gebot ins Rennen. Und einer aus Berlin geht auf 25.000. Zwei Männer, wohl Vater und Sohn, kommen verspätet dazu. Sie machen einen zwielichtigen Eindruck, wollen mitbieten, haben nicht die notwendige Sicherheitsleistung hinterlegt. Sie setzen sich nach hinten, flüstern, der Sohn geht hinaus. Und jetzt beginnt das Warten, wie bei eBay. Alle halten ihre Gebote bis kurz vor dem Ende zurück. In der Ecke hinten ein Investor aus Niedersachsen. Er bietet 28.000. Endlich geht es los. Wiesenburg, 28.500. Er geht mit 100 drüber. Wiesenburg ebenso. Und jetzt immer in kleinen Schritten weiter. Hin und her. Hin und her. 31.200. Der Investor ruft 31.201 Euro. Er ist sauer und will es zeigen. Dann wieder in 100-Euro-Schritten weiter, 31.600. 32.000, 32.100, 32.500. Jetzt kommen Vater und Sohn wieder und zeigen der Rechtspflegerin ihren Kontoauszug. Sie würden 100.000 Euro zahlen, sagen sie. 100.000. Nützt ihnen aber nichts, denn die Sicherheitsleistung muss durch die Gerichtskasse verbucht sein. Sie sind raus. 34.200. 34.500. 35.000. 35.100. Jetzt legt der Investor eine Schippe drauf. 40.000. Wiesenburg, 40.100. Dann legt er nochmals 5.000 drauf. 45.000. Wiesenburg, 45.100. Jetzt ist er richtig sauer. Aber gleich läuft die Zeit ab. 50.100. Wiesenburg sagt 50.500. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Zuschlag für Wiesenburg. Und? Wie war's? Ja, wir haben's. Also, ich freue mich total. War leider doch spannender als gewünscht. Also, sehr lange geboten. Auch so kleinteilig, wo nicht absehbar ist, wann hört wer auf. Aber wir haben jetzt den Zuschlag für 50.500 erhalten. Also, alles im Rahmen. Freut mich. Total. Erleichterung ist da. Also, besser kann es gerade nicht gehen. Also, das ist einfach ein tolles Gefühl. Dadurch, dass wir die Brauerei jetzt haben, das zweitwichtigste Gebäude in unserem historischen Ensemble, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch alle anderen Projekte, die wir eingesammelt haben, auch schon im Vorfeld umsetzen können, auf wesentlich mehr gestiegen. Vorsicht, Tür schließt. Schleuse bitte verlassen. Und jetzt alle erleichtert? Ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, in der Tat. Und die Stadtkämmerin? Die hätte mehr erwartet. 25.000 hätte auch gereicht. Ja. Aber ich bin zufrieden. Bis wohin hätte gehen dürfen? Das verraten wir nicht. Das muss gefeiert werden. Wir stoßen beim Inder mit Limonade an. Vielen Dank an euch alle, dass ihr mit dabei wart. Dann wird sie doch noch Happy End. Am Tisch sitzt auch schon der künftige Ankermieter der Brauerei, der aber noch anonym bleiben möchte. Er hat ein großes Interesse daran, dass die Fassade der alten Brauerei wieder zum schmückenden Portal von Wiesenburg wird. Und würden Sie ihn noch mal wieder wählen? Also ich ja. Jo. Also jo. Meine, das, man muss ja alle, der kann ja nicht alles machen. Ich meine, wenn man nichts im Portemonnaie hat, dann muss man erst mal sehen, wo man da so einen Weg findet, dass man da irgendwo Geld herkriegt. Ja. Die Fördermittel für die Boden- und Gebäudesanierung des alten Sägewerks sind immer noch nicht bewilligt. Das war's. Das Manuskript ist fertig. Wir wollen mit den Aufnahmen im Studio beginnen. Da erreicht mich eine Nachricht von Marco Beckendorf. Nur ein Wort. Haben's. Daneben ein Smiley und eine Rakete. Und ein Artikel aus der Lokalzeitung vom 14. Oktober 2021. Die Überschrift? 2,21 Millionen Euro für Kodorf in altem Sägewerk in Wiesenburg. Bürgermeister 2.0. Vom Abbruch zum Aufbruch. Feature von Thomas Fitzel. Es sprachen Frauke Pullmann und der Autor. Ton: Kaspar Wollheim und Martin Scholz. Hospitanz: Freier Sievert. Regieassistenz: Nicolas Morgenroth. Regie: Clarisse Cosset. Redaktion: Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021.